herzlich willkommen zum Uncast Episode 208. Mein Haus, mein Auto, mein Smartphone. Ha! Ja, Thema diesmal oder Themen diesmal. Android Home, Smart Home und noch mehr Home. Ja, wo ist die Hardware und so weiter und so weiter. News gibt's natürlich auch wieder jede Menge. Manche Produkte sind gar nicht mehr so mega, wie sie mal waren. Und die Community war sehr aktiv. Coole Sache, immer gern, ja, einiges dazu zu sagen. Und natürlich gibt's am Schluss wieder die App der Woche. Doch, jetzt fangen wir mal an. Android Home, ja, Smart Home und wie die alle heißen, ja, Apple versucht's auch. LG will's, Samsung will, und ja, alle zeigen halbfertige Produkte, manche sogar nur Konzepte. Interessant war ja, dass zwar TV, Auto so im Prinzip viele Bereiche des Lebens im Mittelpunkt gestanden haben, aber gerade bei der Heimvernetzung von zum Beispiel von Geräten oder eben vor allem Lampenleuchtung, eigentlich das Wichtigste fast, meiner Meinung nach, ja, hat man sich sehr bedeckt gehalten. Selbst das Nest, was Google gekauft hat zum Steuern von Thermostaten der Heizung, wurde nicht jetzt arg groß in den Mittelpunkt gestellt. Ja. Und das lässt eigentlich genau den Schluss zu, den ich ja auch schon öfters mal angesprochen habe, was nämlich eben das Problem ist mit diesen Smart Home beziehungsweise mit den Android Home Vernetzungen. Ja. Es fehlen einfach die Hersteller, die den Weg mitgehen. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel so Steckdosen hat, die man eben über Bluetooth oder Wi-Fi je nachdem steuern kann, ist das eine Sache. Es gibt zum Beispiel schon Lampen, die kann man einschrauben, die haben tatsächlich eine Wi-Fi-Verbindung beziehungsweise Bluetooth und können dann eben mit dem Android-Gerät gesteuert werden. Sowas gibt's ja schon. Ja. Nur, das Problem ist, ist eine Lampe, ja, also LED-Lampe meistens, ja, und das ist ein Hersteller, das kostet so und so viel, bla bla bla. Man ist eben wieder auf dem Fabrikat festgelegt. So, jetzt zeigt mal, dass jemand, der seit 20 Jahren Osram-Lampen benutzt. Ja. Und schon ist es weg. Und genau das ist das Problem, wo eben die ganzen Firmen im Massenmarkt haben. Jetzt ist noch eine andere Sache. Also Google offenbar hat auf der Google I.O. 2014 meiner Meinung nach gezeigt, dass sie ein Hardware-Problem haben. Ja. Und zwar ein massives. Nicht, weil jetzt hier auch die Hersteller da vielleicht nicht so zusammenarbeiten, wie sie gerne hätten, sondern weil sie gar keine Hardware zu bieten haben im Moment. Ja, großartig. Also Chromecast, gut, ja, schön. Und sieh da, das fluppt auch einigermaßen. Ja. Die Chromebooks, auch erfolgreich. Ja. Die Nexus-Reihe ist ja auch okay. Aber gerade in dem Bereich, ja, da fehlt's eben an Hardware. Und ich kann schon verstehen, warum die sich da nicht rantrauen, ja. Das heißt, es gibt keine Steckdosenadapter, die man steuern kann. Ja. Es gibt keine offiziellen Lampen für Android Home, die man steuern kann. Ja, wo ist eigentlich Android Home? 2011 hat man so viel gesehen auf der Google I.O. Ja. Das muss man vorstellen, 2011. Und jetzt wie weg? Ja, und genau das ist das Problem, die an der Heimvernetzung, ja, da sind schon viele gescheitert. Interessanterweise, Arcos hat ja mit dem Smart Home System schon fast die Nase vorn im Moment. Ja. Die bieten ja schon, ich habe da schon mal drüber gesprochen, die bieten ja schon Fenster-Tür-Kontakte an, die also registrieren können, wenn Tür und Fenster aufgemacht werden. Die bieten auch bereits Webcams an, die installiert werden können im Haus, ja. Und da gibt es zum Beispiel das Smart Home Paket. Übrigens das Einzige, was momentan im Smart Home Bereich von Arcos gibt, dieses Paket. Da sind da eben dann zwei Kameras drin und zwei von diesen Sensoren für Türen und Fenster. Und dieser Steckdosenadapter, der ist auch noch nicht lieferbar. Der ist noch nicht Teil vom Paket im Moment und der ist noch nicht lieferbar. Ja. Klar, es ist eben nicht so einfach, da muss viel beachtet werden, sei es das CE-Zeichen, ja, oder eben die verschiedenen Steckdosenformate beispielsweise, ja, es gibt leichte Abweichungen, selbst in Frankreich und Deutschland, ja, beispielsweise. Frankreich ist eine, Entschuldigung, Arcos ist ja eine französische Firma. Ja. Von den USA braucht man da gar nicht zu sprechen, haben sogar andere Spannung. Ja. Und das seht ihr schon, wo das Problem liegt. Für jede Region müsste hier zum Beispiel ein einfacher Steckdosenadapter für jede Region und das dahergestellt sein. Super. Ja, die Firmen, die eigentlich denen nicht am ehesten zutrauen, dass sie da was reißen können, sind die Firmen, die bereits Haushaltsgeräte produzieren. Das sind zum Beispiel LG und Samsung. Nun haben beide auch groß angekündigt, verschiedene Sachen. Ja, LG möchte da einsteigen, so sagen sie. Wartet aber auch anscheinend ab, was macht denn jetzt so die Konkurrenz? Ja, denn viel Konkretes gibt es da nicht. Ja. Samsung scheint aber auch dasselbe zu machen. Samsung hat auch vieles angekündigt, ja, aber auch da ist momentan ja nix. Ja. Gib mal Samsung Home an, dann kriegt ihr ein paar Fernseher, Soundanlagen und so weiter, ja, aber nicht eben Heimkino-Soundanlagen, aber eben nichts, was damit zu tun hat. Ha, so ist das eben. Und gerade die Firmen, die könnten was reißen, müssen natürlich auch ihre Produktpaletten umstellen. Ich glaube, da ist genau das Problem, wo die haben, dass sie eben ein Risiko eingehen müssen. Sie müssen die Produktpalette umstellen, ihre Haushaltsgeräte eben so konzipieren, dass sie eben zum Beispiel mit diesem LG Home dann, so heißt es auch, glaube ich, alles heißt ja irgendwie Home, ja, zu steuern sind. Ja. Und Samsung müsste das ebenso tun. Ja. Möglichkeiten gibt es viele, von der Mikrowelle bis zur Waschmaschine, die stellen alles her. Ja. Und von daher gäbe es sicherlich genug Anwendungsmöglichkeiten. Ja. Sofern, und das ist auch ein Problem, die Leute dann eben wieder die neuen Maschinen haben. Kommt da sowieso noch nachher bei den Kommentaren nochmal gewaltig dazu, wo eben das ganze Problem liegt, wenn eben eine Firma auch keine Hardware anbietet, dafür. Somit müssen wir also wieder warten, ja, denn die Hardware gibt's nichts. Wo ist die Hardware? Ja, die gibt's nirgends. Deswegen müssen wir wieder warten. Es sind alles nur leere Sprüche gewesen bis jetzt. Konkret gesehen hat man nicht. Ich muss immer noch, nee, muss ich nicht mehr, aber hey, ich kann meine Lampe immer noch nicht mit dem Android-Gerät steuern, ja, weil, ja, ich eben hier diese, was weiß ich, zwei, drei Lampen, wo es da gibt, die sind jetzt sehr attraktiv, ja. Und also nicht große Auswahl und deswegen habe ich die eben nicht. Ich habe das stattdessen allerdings immerhin einen Schritt, ja, ich kann mit meiner TV-Fernbedienung meine Lampe ein- und ausschalten. Das geht zumindest. Aber dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, wo bleibt das Ganze? Hier, ich habe alles voll Android-Geräte. In jedem Tisch liegt irgendwie irgendwas mit Android, ja. Und ich kann damit immer noch nicht. Ja, 2014, mein Haushalt damit irgendwie steuern. Ja. Das ist noch immer das Fern, noch immer das TV-Gerät, ja. Kann ich vernünftig damit steuern, weil eben da meistens die Infrarotschnittstellen fehlen. Ja. So, Sony bietet für ihre Tablets beziehungsweise für ihre Xperia Z-Reihe, ist glaube ich, die haben da was, weil da ist eine Infrarotschnittstelle drin, meiner Meinung nach. Aber egal. Gibt jedenfalls eine App für das Tablet Z, für die Infrarotschnittstelle zum Steuern des TVs zu bewegen. Tja, so ist das. Also, ihr seht, es ist noch viel Arbeit zu tun. Es ist eigentlich noch gar keine richtige Arbeit in diese Richtung gemacht worden. Und das ist eben genau das große Problem. Keiner traut sich und irgendwie will man auch nicht so richtig. Ja, vielleicht haben die Firmen auch zu wenig sehen zu wenig Möglichkeiten, um da wirklich Geld zu verdienen. Und das kann durchaus sein, denn bis die Leute sich wirklich dann die Geräte kaufen, die mit Android steuerbar sind, das wird eine ganze Zeit lang dauern, sofern man voraussetzt, dass die Verbraucher, die zum Beispiel eben sowas kaufen wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Mikrowellen, dass die überhaupt Interesse daran haben, dass das Gerät mit Android zu steuern ist. Ja. Und dass sich die Leute so ein Gerät kaufen, nur weil es mit Android zu steuern ist, ja, das können wir vielleicht nachvollziehen, ja, als Android-Fans, aber außerhalb davon, nö, nicht. Also, wüsste jetzt nicht, kann man das nicht so vorstellen. Im Moment jedenfalls nicht, ja. Und vielleicht eben die Firmen auch nicht. Und das ist dann eben das Problem. Überhaupt, ja, um jetzt nochmal bei Hardware zu bleiben, aber trotzdem anderer Bereich. Wo bleiben denn die neuen Geräte von Google? Ja. Man hat ja viel spekuliert. Klar, es ist eine Developer-Messe gewesen, ja, die Google I/O ist eine Developer-Conference, aber es ist eben, es man hat eben trotzdem erwartet, dass neue Geräte gezeigt werden, sprich das Nexus 8 musste her. Das Nexus 8 ist nicht gekommen. Ja. Stattdessen eine vage Sache mit Tests, mit Preview-Version, Developer-Preview-Version von Android L. Ja. Aber die Hardware, hallo Hardware, wo bist du? Ja. Neue Geräte. Ich kann Google nur warnen davor, hier solche Sachen zu machen, ohne dass sie wie bisher neue Geräte dazu vorstellen. Ja. Denn die meisten Hardwarehersteller, komme ich auch nochmal dazu, auch da war die Community sehr aktiv mit Android L, werden da eben Probleme kriegen in der Zukunft. Ja. Das kann man hier mit allen Meldungen, die man die Woche über Google gehört hat, kann man das absolut ableiten davon, dass es in Zukunft für die Hardwarehersteller etwas, naja, enger wird, sag ich mal so, mit den Möglichkeiten. Umso erstaunlicher ist eben, dass Google hier kein Nexus 8 vorgestellt hat. Ja, wir wissen alle, Nexus 8 ist in der Mache, Nexus 8 wird kommen. Aber wo ist es? Es hätte müsse auf der Google I/O mit einem richtigen Tusch, ja, Bom, jetzt müssen sie präsentiert werden, ja, als Referenzgerät wieder mal. Ja. Aber so war es nicht. Ja, da waren natürlich auch einige Redaktionen, nicht nur einige Benutzer waren sehr enttäuscht, sondern auch viele News-Redaktionen waren enttäuscht. Und natürlich gab es dann wieder ganz große Ansagen, wie zum Beispiel der Beweis, dass die Nexus-Reihe tot ist. Ja, es gibt keine neuen Geräte mehr. Zum Glück hat das dann eben Sundar Pichai gleich wieder nächsten Tag bei der Presse dann klargestellt, es gibt weiterhin Nexus-Geräte, aber es ist einfach unglücklich, dass man das hier nicht im Mittelpunkt präsentiert hat. Ja. Stattdessen, ich weiß, es gibt schon viele Fans davon, aber ich halte nichts von dem Design Larifari da. Ja. Ich will Power, Performance, Hardware und geniale, möglichst effektive Software haben. Ja. Das Designgedöns, das überlasse ich anderen Firmen. Oder das ist nichts für mich. Ja. Da habe ich schon wieder schwere Bedenken. Ja. Also ich will da aber nichts hochstilisieren, deswegen tue ich mal meine Bedenken jetzt auf die Seite unter privat ablegen, ja. Aber naja. Matthias Duarte, ja, also immer wenn ich den sehe, da habe ich wirklich Angst, ja, wohin sich Google bewegt. Und da muss einer sein Hipster-Bärtchen abrasieren. Unbedingt, ja. Es gibt's nicht. Gut, also viele News-Redaktionen enttäuscht, viele Benutzer enttäuscht, weil eben da keine neue Hardware vorgestellt wird. Und warum man das gemacht hat, oder ob das jetzt einfach nur, ob da Google nicht so weit gedacht hat, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wenn dann wie das Nexus 8 dann eben vorgestellt wird, was dann dazu gesagt wird. Aber Es ist momentan ein schlechtes Signal gewesen, ja. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man den normalen Anwender damit besänftigen kann, ja, der jetzt vielleicht was Neues will. Ich kann immer nur sagen, ja, es ist eine Entwicklerkonferenz, klar, aber die Presse und die Leute erwarten, dass auch Consumer-Produkte da vorgestellt werden. Und wenn das nicht vorgestellt wird, dann ist es eben eine herbe Enttäuschung. Zumal Google eben keine Consumer-Messe in dem Sinne hat. Ja, die können die ja sich vom Mikrofon stellen können und sagen, ja, hier ist neue Nexus 8, ja, da frisst, ne? So. So geht das nicht. Ja, da muss eine super Präsentation her. Und die haben sonst nichts anderes als eine Google I.O. Und deswegen, also ich bin etwas enttäuscht, muss man schon sagen. So als Google I.O.-Nachbrenner. Gut, ich komme jetzt mal zu den News. Da gibt es nämlich auch was Interessantes. Wie vermutet, hat Sicherheit seinen Preis, ja. Aber man kann sie sich auch durchaus mal was kosten lassen. Das Blackphone, ja, ist jetzt wird jetzt ausgeliefert. Ja, das Blackphone wurde entwickelt, um eine abhörsichere Kommunikation für Privatkunden, für also Leute, die jetzt nicht unbedingt ihre Firmengeheimnisse mit sich rumtransportieren, aber eben, dass die gleiche Sicherheit bekommen können, wurde es entwickelt. Unter anderem ein OS, das eben auf Android basiert, das Private OS. Ja, das basiert auf Android KitKat. Und mitgewirkt haben da Leute wie Phil Zimmerman und John Calles. Phil Zimmerman beispielsweise, der Entwickler, der Erfinder von PGP, ja, Pretty Good Privacy. Und die haben da sich hingesetzt und haben sich Gedanken gemacht, wie kann man das so sicher wie möglich machen. Und sie haben etwas richtig Gutes auf die Beine gestellt. Unter anderem ist da anonymes Webbrowsen möglich, auch mit VPN, ja. Und Private Cloud Storage ist da vorhanden. Ja. Genutzt wird Spider-Oak, von dem es heißt, dass die Firma selbst nicht weiß, welche Daten von welchem User überhaupt sind, weil die in nummerierten Files abgelegt sind, die aber nicht einem Benutzer direkt zugeordnet können und das auch noch verschlüsselt. Ja, also zugeordnet werden können die schon, aber nicht von den Mitarbeitern an sich. Ja. In diesem Zentrum. Und das ist natürlich auch eine Aussage. Ich würde trotzdem der Cloud Storage nicht mehr trauen, ganz klar. Aber immerhin für so semi wichtige Dokumente könnte man ja eben zur Bequemlichkeit eben das mit so einer hochverschlüsselten Cloud Storage da machen. Ja. Wichtig sind aber eben halt auch diese Abschirmung von diesem Private OS, das heißt, da wurde geguckt, dass da keine Löcher sind. Ja, entsprechend ein 4,7 Zoll Display mit Quad-Core-Prozessor, 2 GHz, 1 GB RAM und 2000 mAh Akku kommt dann auf $629. Und da merkt ihr wieder genau das Problem, wie auch zum Beispiel bei den Outdoor-Handys, bei den dedizierten Outdoor-Handys. Die haben zwar eine Aufgabe, die erfüllen sie auch gut, nämlich robust zu sein, aber wenn es dann eben in die technischen Daten geht, da wird es dann eben wieder mau. Und ich hab's ja schon fast befürchtet, aber genauso ist es dann eben hier auch bei dem Blackphone. Und das finde ich schade, weil damit ist es wieder für Leute, die wirklich die Sicherheit vor der Leistung stellen, und ich verstehe nicht genau, warum das denn unbedingt sein muss. Man hätte doch auch können gleich vielleicht einen Octa-Core-Prozessor nehmen oder eben ein höher getakteter noch, ja, 2,3, 2,4 GHz, 1 GB RAM, das geht schon mal gar nimmer. Ja, das geht heutzutage gar nimmer. Also 2 GB, 3 GB, warum nicht 4 GB? Ja? Und 2000 mAh Akku, okay, gut, ja, schön, ist aber nicht so der Hammer, aber das ist noch okay. Akku kann man sich, glaube ich, am wenigsten beschweren. Ja. Gut, Auf jeden Fall auch die anderen Apps, die da drauf sind, um dann wieder zur Sicherheit der Software zurückzukommen, sind dann eben interessant, weil zum Beispiel eben da ist das Adressbuch und so weiter. Das alles wird rausgenommen quasi aus dem Google Earth und eben hier auf dem Handy quasi verwaltet. Ja, ohne dass man eben Bedenken haben muss, dass da irgendwo noch was ist. Zumindest wenn man jetzt der Firma vertrautes Blackphone herstellt. Gut, also Blackphone ist verfügbar. $629 kostet. Es wird es auch bald bei uns geben, zumal es auch hier das Presserelease ja in der Schweiz veröffentlicht wurde, am 30. Juni schon. Darf man also sich freuen. Ich kann ja mal schnell eine Suche machen bei einem großen Händler, was denn das Blackphone kosten wird. Komme ich dann gleich auf die Extremistenliste, wenn ich danach suche. Ja, zumindest wenn ihr bei Google danach sucht, könntet ihr vielleicht drauf landen. Ja, so, wenn ihr die Presse da letzte Woche mitverfolgt habt, dann wisst ihr das, was ich meine. Gut, ja, also nicht verfügbar momentan bei so einem großen Online-Händler. Also schon mal weiter. Updates gibt's auch für Google Play Music. Kleine UI-Änderungen. Und wichtig wohl die Anbindung an Android TV. Genau. Im Moment ist eine neue Version, müsst ihr eigentlich alle schon haben, weil diese Google Play Services Updates, Entschuldigung, Quatsch, diese Google Play Music Updates gehen eigentlich relativ schnell. Und da könnt ihr die eigentlich schon sehen, die Version 5.6 ist das. Und dort seht ihr dann, wie gesagt, ein paar kleine Veränderungen in der UI, aber die sind noch relativ schwach. Ganz toll freuen dürften sich Leute, die eben vorausschauend schon auf das Android TV schielen, was da kommen wird. Denn da gibt es eben die Möglichkeit, das dorthin zu streamen. Und gut, dass hier Google schon so früh mit den Umstellungen der eigenen Apps anfängt. Denn nichts ist unglaubwürdiger, als wenn so ein Service wie Android TV dann startet und noch nicht mal die eigenen Geräte würden dafür richtig funktionieren. Ja, also das ist schon gut. Updates gibt es auch beim Google Play Service. Deswegen bin ich eben so da durcheinander gekommen. Die neueste Version ist Google Play Service 5.0. Noch was. Ja, das variiert immer ein bisschen. Die habt ihr bestimmt schon alle. Und da ist nämlich auch einiges verändert worden. Android Wearable Devices, ja, die sind verfügbar. Ich sag in Zukunft wahrscheinlich die tragbaren Android-Dienste. Weil, naja, das ist mir wieder zu komisch. Aber die sind auf jeden Fall integriert, also da werden auch wieder schon die Grundsteine gelegt. Auch das ist gut bei dem Teil. Es sind noch ein paar andere kleine Änderungen gemacht worden, Bugfixes und so weiter und so weiter. Also gar nicht mal schlecht. Ich habe hier so eine Übersicht verlinkt. Ja, einfach mal reingucken. Da findet ihr das Ganze. Wie gesagt, das ist ein stillschweigendes Update. Das habt ihr bestimmt schon alle, auch wenn ihr gesagt habt, nein, nicht automatisch updaten. Das ist davon ausgenommen, die Play Services werden immer automatisch aktualisiert. Ja, das Galaxy Mega, ich habe es vorhin schon in der Einladung gesagt, das Galaxy Mega 2 hat sich jetzt einen Benchmark-Test unterzogen und es ist tatsächlich eine Quad-Core-CPU. Das ist ja schon okay. Nur äußerst schlecht finde ich, dass die Bildschirmgröße von tatsächlich 6,3 Zoll auf 5,9 Zoll verkleinert wurde. Also nichts mehr mit Mega. Ja, also damit ist das schon fast in Galaxy Note 4 Größe in Ordnung. Und da wurde jetzt ein Stück vom Markt wieder weggenommen, weil genau die Leute, die bereit wären, schon fast mit einem 7-Zoll-Tablet herumzulaufen, ja, nur wenige werden wie mit 8,9 Zoll wie ich rumlaufen, und das eben als Telefon zu benutzen, die werden jetzt nicht begeistert sein von 5,9 Zoll, was ja schon fast ein normales Handy-Display heute ist, ja. Vor allem mit der Auflösung 720p wird man dann keinen mehr hinter den Ofen hervorlocken. Und wie gesagt, die Quad-Core CPU, 2 GB RAM, 8 GB interner Speicher, 8 Megapixel Kamera hinten, 5 Megapixel für die Selfies. Auch da ist, sag ich mal, nicht viel zu reißen damit. Ja. Und da fragt man sich jetzt dann umso mehr, was das Galaxy Mega 2 denn eigentlich soll. Ja. Also Schluss mit Mega. Jetzt ist nur noch Kilo. Ja. Galaxy Kilo 2, genau. Gut. Ja, erstmal Phone ausliefern, vielleicht, bevor OnePlus hier großspurig für das OnePlus One ankündigt, dass es Android L 3 Monate nach der Veröffentlichung bereits haben wird. Ich habe ja schon viel von dem OnePlus One berichtet. Ich war auch am Anfang immer sehr begeistert davon. Das hat sich jetzt aber je auch geändert, denn man sieht ganz klar, dass hier leider eine Strategie angewandt wird. Ja, ich hätte es bei den Invites sofort wissen müssen, als es mit den Invites kam, dass hier keine beziehungsweise möglichst wenig Geräte, Prototypen ausgeliefert werden. Ja. Also eine reguläre Auslieferung gibt es ja noch gar nicht, wenn man das ernst sagt, ja. Und dass dann eben so wenig ausgeliefert werden, bis die Produktionskosten auch so weit fallen, dass man den versprochenen Preis auch halten kann. Weil bei jetzt wird, gehe ich einfach davon aus, bei jedem ausgelieferten Gerät ein herber Verlust gemacht. Diese Taktik kennt man schon. Ja, allerdings ist diese Verkaufsverzögerung dann nicht ganz so extrem zumindest. Man hat es auch oft bei Konsolenveröffentlichungen gesehen, ja, wo dann eben solche neue Konsolen veröffentlicht wurden in lächerlichen Stückzahlen, ja, und einfach nicht mehr ausgeliefert wird. Man hat natürlich immer gesagt, ja, man kann nicht mehr, wir können nicht mehr produzieren. Ja, klar können wir nicht mehr produzieren, da ohne sich in den Ruin zu treiben, ja, wenn die Bauteile mehr kosten als das Gerät kostet im Handel. Ja. Und dann wird eben gewartet und gewartet und irgendwann die Preise für solche Zubehörteile fallen ganz schnell, ja. Und schon nach einem halben Jahr sind dann die Preise auf einmal okay, ja. Und dann später hinaus kann man sogar Geld verdienen damit, ja. Und so kommt es mir auch vor, ja. Klar, Belege habe ich keine, aber das ist so eine typische Taktik. Und mittlerweile glaubt es auch niemand mehr, dass es was anderes ist. Hier bei OnePlus, die Geräte, die ausgeliefert werden, wurden bisher wirklich, konnten nicht als Endgeräte hier identifiziert werden. Dann gab es, ja, soll es Softwareprobleme gegeben haben und so weiter und so weiter. Invites, da warten viele Leute schon Ewigkeiten drauf. Da wurde zum Beispiel auch versprochen, dass jemand 5 Invites bekommt, ja, ich glaube, derjenige, der eins hat, genau, derjenige, der eins gekauft hat, bekommt 3 oder 5 Invites. Die Leute bekommen auch die Invites nicht, wo sie dann an Bekannten weitergeben können, eben damit nicht so viel Geräte verkauft werden. Ja. Es ist eigentlich paradox, ja, die Firma will nicht so viel Geräte offenbar verkaufen, aber wenn man dann eben weiß, ja, mit dem Verlustgeschäft, dann kann man das vielleicht noch eher verstehen. Aber so geht es halt nun mal nicht. Und deswegen finde ich das nicht ganz okay. Und vor allem die Werbung in den Social Networks können sich dann OnePlus wirklich sparen. Das ist ja schon fast wie ein Hohn. Da wird einem das Gerät schmackhaft gemacht, dann will man es haben, dann braucht man einen Invite, den gibt's nicht, das Gerät gibt's nicht. Ach, das ist doch lachhaft. Ja. Naja, und jetzt hat eben da OnePlus großspurig angekündigt, dass eben Android L, ja, 3 Monate nach Erscheinen von dem Final Build, also von der offiziellen Android L-Version dann, das OnePlus One Android L auch bekommen wird. Da stellt sich die Frage, ob in 3 Monaten dann überhaupt bis Android L rauskommt, dauert es ja noch eine Zeit lang, ne? Aber trotzdem langsam kann man sich anfangen zu fragen, ob es dann das OnePlus One endlich richtig gibt. Ja? Oder ob es immer noch so, was ist, 100 Telefone im Monat oder was ausgeliefert werden. Ja? Pff, lachhaft ist das, lachhaft. Naja, gut. Tja, Orkut, das ist sowas, da wird's mir immer Angst. Ja, Orkut verschwindet. Ja. Google stellt den Orkut, die Orkut Community ein. Ja. Orkut ist vor allem in Brasilien sehr, sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ja. Man kann es gar nicht glauben. Ja. Bei uns hat man kaum was davon gehört. Aber jetzt wird dieses abgeschaltet. Die Benutzer in Brasilien sind schon etwas aufgebracht, denn Orkut hatte Funktionen angeboten, die es auch bei Google Plus nicht gibt, sozusagen, so wie zum Beispiel ein Forum-ähnliches System, das integriert ist quasi dort und die Diskussion dann in den Social Stream mit rein verlagern. Aber ganz anders als jetzt zum Beispiel mit den Google Communities. Und von daher ist das ebenso sehr nervig, ja, und vor allem angsteinflößend, wie zum Beispiel der Tod von Google Wave oder des Google Readers. Ja. Bei mir schwebt hier immer noch die Angst über allem, und vor allem natürlich, wenn ich sowas lese mit Orkut, ja, ob denn irgendwann nicht hier Blogger kommen, ja, nicht auch mal einfach so abgeschaltet wird, ja, weil verwaist ist es eigentlich schon, ja, es gibt keine Updates mehr für die Android-App bei Blogger, ja, das letzte Update ist, glaube ich, bis heute November 2013. Themes funktionieren teilweise nicht mehr richtig in der mobilen Darstellung. Ja. Bei einigen Themes, selbst wenn ihr da keine Änderung vornimmt, ja, wenn ihr dann Custom Themes auswählt für Mobile, also das heißt auch da ohne Änderung, das ist aber Menüpunkt Custom Themes, dann passt quasi Google selbst die mobile Ansicht an das Theme, was man eben hat, auf der normalen Seite von Blogger. Und dann fehlen zum Beispiel die Artikel. Die werden nicht eingeblendet. Ich habe darüber auch schon einen Artikel geschrieben. Und das geht einfach so nicht. Ja. Und niemand macht was. Keiner kümmert sich mehr drum. Selbst auf der Google Plus Seite von Blogger ist der letzte Eintrag von Mai. Und das auch nur wieder im Abstand von Monat, zwei. Ja, also es ist einfach nicht tragbar. Und da kriegt man schon Angst, dass eben da bei Google niemand ernsthaft etwas bei Blogger macht. Lassen Sie es einfach so dahin tümpeln. Was das für Auswirkungen hätte, das wäre natürlich katastrophal. Ja, das muss man ganz klar sagen. Auch für die Podcasts hier von mir. Denn die basieren ja alle im Prinzip auf den Blogger. System, ja, also der Feed wird auch durch einen Blogger-Blog quasi gespeist und deswegen wäre das schon ziemlich übel, wenn das einfach so verschwinden würde. Gut, das wird nicht ohne Ankündigung passieren, aber trotzdem natürlich macht es schon Gedanken, vor allem für den Content, der etwas länger, sag ich mal, im Internet archiviert werden soll. Ja. Was soll man machen? Wo soll man denn hin? Ja, Tumblr ist gerade mal so seiner Schließung entgangen. Ja, jetzt gehört's Yahoo. Wer weiß, was die vorhaben mit dem Ding irgendwann. Ja, wenn das so weitergeht mit dem Post dort. Und WordPress.com. Naja, gut, ehrlich gesagt, das kann man auch vergessen. Die lassen ja nichts zu an Änderungen, ja, an Customisierung und so weiter. Ja, also es ist einfach nicht gut. WordPress.org, das heißt, also selbst ein eigenes WordPress-Blog aufsetzen. Also WordPress sowohl die Com-Version als auch die Org-Version, ich muss ganz ehrlich sagen, ist einfach viel zu unsicher. Da ist man mehr am Patchen als am Bloggen. Ja. Auch der Auto-Patch, ich will ja keine Software automatisch updaten lassen, die auf dem Webspace liegt, auf dem Server. Also es ist ja unmöglich. Ja. Ich habe keinen Server-Admin eingestellt, der 24 Stunden, 7 Tage in der Woche hier die ganzen Blogs checkt. Ja. Das geht nicht. Und da muss ich einfach darauf vertrauen, dass die laufen. Ja. Gut. Also, Orkut macht nicht gerade Mut, was die Präsenz oder ach ja, das Bestehen, sage ich mal, der Google-Dienste angeht. Ja, also ich habe es eben schon gesagt, die Android-App, ja, bei Blogger lässt doch einiges zu wünschen übrig, schon Ewigkeiten nicht mehr geupdatet. Grundlegende Funktionen fehlen. Ich bin sogar so verzweifelt, dass ich auf dem Blog oder auf dem Google Blogger App umgestiegen bin von Drittanbieter. Ja. Die ist okay, hat aber auch seine Schwierigkeiten. Ja. Das muss man ganz klar sagen, weil es eben nicht mehr so, also nicht das von der Darstellung her so ist, wie man sich das eigentlich heutzutage vorstellt. Da muss man hier mit Text arbeiten, im Text. Naja, also das ist alles nichts Ganzes und nichts Halbes, aber besser als die offizielle Blogger-App, die teilweise, also das letzte Mal probiert habe auf dem Nexus 4, war die eigentlich nur noch am Abstürzen, ja, und hat auch Postings nicht richtig gesendet, ständig abgebrochen mit Fehlermeldungen oder auch schlimmer noch gar keine Fehlermeldung, sondern einfach nicht gepostet. Oder ist abgestürzt, das heißt oben das Notifications-Icon hat für alle Ewigkeit angezeigt, dass der Post übertragen werden soll. Ja, hat es natürlich nicht. Bis man das Handy ausgeschaltet hat, wieder angeschaltet hat, dann war das Notification-Icon zwar weg, aber es war in der Liste eingetragen, als eben das nicht gesendet wurde. Man konnte aber das Teil auch nicht mal nochmal neu senden, weil man es nicht aufrufen konnte. Der Post war quasi weg, es war nur noch die Benachrichtigung, dass es eben nicht verschickt wurde, in der Liste drin. Ja. Und seitdem gab's eben kein Update mehr. Ja. Und das ist einfach nicht akzeptabel. Das heißt, die Google Blogger App ist tot, töter als tot. Und das ist eben auch nicht gerade sehr ermutigend. Ja. Buh. Ja, erste Android L Reviews, die sind allerdings sehr viel ermutigender als hier das mit der Blogger-App, denn da scheint auch was zu gehen. Ja. Trotz allen Design-Firlefanz, meiner Meinung nach, sind aber doch ein paar vernünftige Dinge hier integriert worden, zumindest in dieser Preview-Version. Ich hoffe, die bleiben da noch teilweise drin. Zumindest mal sind die das jetzt probiert haben, schon nicht ganz so abgeschreckt. Ja, im Großen und Ganzen zeigt man sich eigentlich bei den Entwicklern soweit zufrieden, zumindest so nach außen hin. Ja. Wie das dann ist bei der Programmierung von Android L mit den speziellen APIs, da wird man auch wahrscheinlich erst in einigen Wochen was genauer sagen können, genaues Urteil. Ja. Jedenfalls hat sich einiges natürlich verändert. Mir besonders gefällt es diese Batterie Anzeige, wie hier der Verlauf ist von der Entladung der Batterie. Das wurde nochmal deutlich überarbeitet. Ja, genau wie andere Usage Details, History Details bei dem Ganzen. Also ich finde es nicht ganz so schlecht. Ja. Auch wenn es aussieht, als ob es einem, ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken soll, aus einem Designlabor ohne Entwickler, ja, entsprungen ist, so scheint es zumindest nicht ganz so schlimm zu sein. Die Entwickler scheinen auch recht zufrieden zu sein, ja. Und eigentlich das, was man auf Google erwartet hätte, nur, also das Design ist halt, naja, okay, gut, ne? Kann man drüber streiten, aussehen, ja, weiß man ja. Aber ja, ein paar Sachen sind schon auch designmäßig natürlich verbessert worden, ganz klar. Wollen wir es nicht schlecht reden, ja, es ist schon super. Ich bin halt nur nicht ganz so überzeugt davon, dass dann alles auch so funktionell ist, wie ich das gerne hätte beim Android, ja. Gut. Ja, dann ist etwas, naja, auch hier so, sagen wir mal, Walkthrough, ja, zu dem Android L, weil das ja auf verschiedenen Geräten jetzt quasi vorhanden ist, ja, oder vorhanden sein wird. Android L, die Uhr, Quatsch, Entschuldigung, Android TV, die Uhr, die Handys, alle werden eben dieses System haben. Ja? Und genau da ist auch die Sache, wo quasi steht, hier, ja, das pure Google System, ja, wird auf jedem Screen sein. Und damit läutet Google definitiv das Ende der Custom UIs, der OEM UIs, nicht Custom UIs, sondern der OEM UIs ein. Definitiv. Und ganz ehrlich, das war schon absolut überfällig, ja. Man kann streiten, ob das Android L Design jetzt wirklich gut ist oder nicht. Mir gefällt das KitKat eigentlich so ehrlich gesagt besser vom Design her, ja. Also die alten mit dem Hamburger Menü, ja, die alten Apps. Die neuen Apps, wo eben das Hamburger Menü weg ist, zum Beispiel eben die Google Plus App, finde ich ehrlich gesagt katastrophal, ja. Habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, weil das Design für mich unlogisch ist. Aber das, ja, ist wieder eine andere Geschichte. Nur, bisher war es so, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, ja, und dann gibt es nicht die Android-Erfahrung, Android-Experience, die gibt's nicht. Wenn man dann von Android spricht, ja, dann ist es etwas auf einem einen Gerät, ist es was vollkommen anderes wie auf dem anderen Gerät. Ja. Und zwar von Werk ab. Dass man natürlich selbst alles verändern kann, das ist ja super, das ist klar. Deswegen die Custom Launcher und die und so weiter, die wird's immer geben, ja, hoffe ich jedenfalls. Aber was die Hersteller anbieten beim Kauf, das ist wieder was anderes. Und hier dreht Google jetzt langsam den Hahn zu, ja, ganz klar. Google hat in zum Beispiel für Android TV für die Anbindung an mit den Android Wear Geräten, ja, klar gemacht, dass es keine OEM UIs geben wird. Das gilt auch für das Android Auto, ja, also die Auto Einbindung, ja, sozusagen. Da wird es keine anderen UIs geben, egal ob man ein HTC, ein Samsung oder sonst irgendwas hat. Entweder man akzeptiert es oder nicht. Und das sind jetzt auch die Firmen gefragt, ja, machen die das oder machen die es nicht? Bei Android Auto ist es eigentlich kein Problem, ja. Bei allen anderen Sachen wird es problematischer. Ja. Und ja, also wie gesagt, ich find's gut, dass Android beziehungsweise dass Google jetzt hier die Android UI-Schraube etwas enger zieht, und es wird darauf hinauslaufen, dass es auch keine zertifizierten Geräte mehr irgendwann geben wird, ohne das Original Android L. Ja. Ist zwar jetzt noch in weiter Ferne, ja, aber wie gesagt, bei Android TV, das Google Wear, Entschuldigung, Android Wear und Android Auto ist das bereits schon klipp und klar gesagt worden, keine andere UI, und es wird nur noch Frage der Zeit sein, bis auch bei den Smartphones, das heißt, keine andere UI. Denn da komme ich gleich nochmal dazu, bei den Community-Nachrichten. Da werden sich einige noch umgucken. Ja? Ganz arg sogar. Android und iOS, ja, kommen sich auch immer näher. Das wird ja auch in einem Artikel deutlich gemacht von Benedict Evans, ja, der das schreibt, die nächste Phase der Smartphones. Ja? Und dass es eben so einen Zusammenschluss gibt, ja, mehr oder minder, und also Zusammenschluss ja in Form von wie es eben jetzt aussieht, wie das bedient wird, die Experience an sich, ja. Erstaunlicherweise hat man da auch bei der Google I.O. was gesehen in dem Video der Keynote, ja, dass eben davon gesprochen wird, wie heutzutage die Leute erwarten, wie eine Bedienung funktioniert. Aber zum Donnerwetter, die Einheitslemminge, ja, da kommt mir wieder eine Werbung ins Gedächtnis, ja. Die haben mal dagegen gewettert, sind es jetzt selbst geworden, ja. Aber da muss man ja nicht mitfolgen. Ja. Klar, eben natürlich, ne, ihr merkt schon, wo hier die Grenze ist. Eine einheitliche UI möchte ich schon haben für die Geräte. Die Leute können dann selbst Launcher installieren, wenn sie das nicht wollen. Aber es muss ja eine Unterscheidung geben, Android und iOS und BlackBerry. Wenn da alle die gleiche Bedienung haben, alles das gleiche Design, ja, dann ist es schädlich und zwar für alle. Meiner Meinung nach. Und vor allem für den Konsumenten, der dann nämlich nicht mehr auswählen kann, von wegen, ja, okay, ich pfeife auf das Design, ja, die Hipster kennen mich mal, ich möchte funktionelle Sachen haben, ja. Ja, Pfeifendeckel geht da nicht mehr, weil es eben alles gleich ist. Ne? Und in der Tat sieht hier auch Benedict Evans genau dieses Problem, eine, man nennt es Divergenz, glaube ich, mittlerweile, ja, von iOS 8 und dem Android L. Ja, weil es liegt fast nichts mehr dazwischen. Ja. Apple hat sich angepasst in Richtung Android. Android passt sich jetzt durch diese Design, durch den Designwahnsinn absolut Richtung Apple an. Ja, und dann haben wir Systeme, die sich kaum noch voneinander unterscheiden. Und das ist ehrlich gesagt für mich eine traurige Nachricht, weil dann muss quasi der Nutzer das akzeptieren, was irgendwelche Design-Junkies einem vorgeben, was cool ist und was nicht. Ja? Und wenn jeder Kopfhörer wie ein Beats-Kopfhörer aussieht, ja, dann drehe ich wieder mein Ghetto-Plaster auf und die Leute können mich mal. Ne? Ganz einfach. Ich klatsche mir sowas nicht an Kopf, ne? Also, das ist schon ziemlich übel, finde ich. Gut, ich sehe natürlich wie immer, das alles viel zu schwarz, ganz klar. Wahrscheinlich wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber nur der Trend schon, den finde ich halt sehr, sehr bedenklich. Ich habe ein Android-Gerät. Auch deswegen, weil ich die Bedienung von einem iOS-Gerät nicht akzeptabel finde. Ja. Das mag zwar vielleicht nicht der Hauptgrund sein, warum Leute ein Android-Gerät haben, ja. Aber für mich ist es einer der wichtigsten Gründe. Und wenn das Teil sich irgendwann mal anfühlt wie ein iPhone, ja, das was immer so verglichen wird, ja, aber beim iPhone, aber beim iPad, ja, wenn sich das aber so anfühlt, na, dann werde ich es nicht mehr benutzen. Weil ich es nämlich furchtbar finde. Das sollte man auch mal sehen, ja, dass es vielleicht da auch noch ein paar Probleme oder ein paar andere Gründe gibt, ja, dass man vielleicht Android benutzt, weil einem Android eigentlich gefällt. Ja. Das könnte doch möglich sein. Nicht, dass man nicht Android benutzt, weil es nicht Apple ist, sondern vielleicht, weil man Android benutzt, weil es Android ist, weil es einem gefällt. Ja. Und jetzt wird's immer weiter zu iOS. Bläh. Also dann gefällt's mir nicht mehr. Ganz einfach. Tja, aber was mir gefällt, was man durchaus hätte von Apple können übernehmen, ja, das sind die Updates. Da klappt's nämlich. Ja, aber wer kann's natürlich auch verdenken? Die haben natürlich nur ein paar Geräte, die sie mit, also ein paar Modelllinien, die sie eben mit Updates versorgen müssen. Ja, während es bei Android natürlich hunderte verschiedene Anbieter sind, die eben verschiedenste Geräte anbieten. Ja. Übrigens hat da auch Google was dazu gesagt, dass nämlich zum Beispiel bei Android One, ja, da wird auch festgelegt in den Nutzungsbedingungen, ja, für diese Firmen, wenn die ein Android One-Gerät bauen, muss das Stock Android sein, ja, und es wird direkt von Google geupdatet. Ja, das ist Pflicht. Ansonsten kann man dem Android One-Programm mit als Hardwarehersteller nicht teilnehmen. Finde ich super. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wie man dem Update Chaos ja wieder Herr werden kann. Das wird sich jetzt wieder zeigen bei Android L. Auch da komme ich noch meine Community-Sachen dazu. Ja, das wird sich zeigen. Auf dem Google Watch Blog wurde hier ein Artikel gepostet, den finde ich sehr, sehr interessant, mit einer Grafik von Update-Verspätungen. Ja. Und zwar waren da, also die Anzahl in Monate, wie lange es gedauert hat, bis ein Update, ein neues Update auf die Geräte kam. Waren die Geräte von Google, also die Nexus-Reihe, hat es 0,4 Monate gedauert. Schon bei dem zweitbesten, bei Asus, ja, hat es 3,7 Monate gedauert. Bei Acer 5,2 und so weiter und so weiter. Sony ist schon bei 8 Monaten und LG hat glatt 10,9 Monate im Durchschnitt gebraucht. Das ist nicht akzeptabel. Ja. In keinster Weise akzeptabel. Noch weniger akzeptabel ist es allerdings, dass viele Geräte gar nicht mehr geupdatet werden, die technisch absolut in der Lage wären, ein neues System zu verarbeiten, und zwar komfortabel zu verarbeiten. Überraschenderweise muss ich sagen, hat ja Google das AOSP, also die Open Source Version sozusagen, Entschuldigung, von Android L bereits, also von der Preview bereits ausgeliefert für das Nexus 4. Man darf also davon ausgehen, dass es bald auch ein funktionierendes, hoffe ich jedenfalls, ein funktionierendes Android L für das Nexus 4 geben wird. Allerdings ist das noch nicht ganz so im Trockenen, wie vielleicht einige jetzt denken. Das heißt, es ist zwar relativ sicher, dass es kommen wird, aber noch nicht hundertprozentig, weil es sind etliche Teile, die noch nicht angepasst sind. Ja. Also bis zum lauffähige Android L-Version wird es sicherlich noch etwas dauern. Ja, genau. Aber gut. Nur für viele, viele, viele, viele, viele andere Geräte wird es Android L so nicht geben. Ja. Und ich würde auch sagen, immer noch für viele Geräte, die gerade erst gekauft wurden, nicht. Ja. Und die gerade erst frisch auf den Markt gekommen sind. Auch die Update-Häufigkeit, das ist das, was ich meine, ja. Bei Google am höchsten sind 2,3 Updates pro Gerät, obwohl das schon, eigentlich schon ziemlich traurig ist, ja. Auf die 3 hätte man, das soll mindestens kommen, aber normalerweise sind es immer wieder nur 2 Updates, ja. Bei Nexus 4 wäre jetzt Android L das dritte Update, deswegen ist das schon aber was Besonderes. Bei Asus nur 1,9, Samsung 1,1, das muss man sich mal vorstellen, wie traurig. Ja, traurig. Und Huawei 0,4. Ja. Gut, damit kann man das ganz klar sagen. Das geht auch so nicht. Und da muss unbedingt was dagegen gemacht werden. Ja, da, auch da muss Google hier eindeutig jetzt mal einschreiten und das Ganze auf die Reihe kriegen. Ja, vielleicht schaffen sie es mit Android L. Vielleicht gibt es da auch neue Bedingungen, ja, die sie ja schon mit KitKat versucht haben einzuführen. Vielleicht wird es ja da. Okay, das war's mit den News. Ich komme jetzt gleich zu den Community-Geschichten. Ja. Ganz schnell. Und zwar, Moment, wer war's? Ja, ganz schnell. Hey, das ist immer so lustig. Wenn ich sag ganz schnell, dann dauert es besonders lange. Ja. Genau. Hier ist aber der Christian, der hat mir geschrieben, dass ich gesagt habe, hier im Android, bei Android L, die Tastatur optisch gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht aus wie eben diese Tastatur von Flexi, ja. Und er hat mir jetzt einen Link geschickt, den habe ich auch in den Shownotes drin. Bei XDA gibt es eine SwiftKey-Version, ja, mit dem Theme von Android L. Das heißt, SwiftKey sieht, das aussieht wie Android L, weil ich gesagt habe, dass die Android L-Tastatur es sehr schwer haben wird, ne, eben die Worterkennung in derselben Qualität zu bieten, die SwiftKey bietet. Das wäre die Lösung, ja. Ein SwiftKey, das aussieht wie die Android L-Tastatur. Ja, warum nicht? Danke, Christian, für den Link. Android L und HTC. Ja, da schreibt die Sandra zum Thema Android L. HTC hat als erste angekündigt, dass sie sowohl für das M7 als auch für das M8 innerhalb von 90 Tagen nach Veröffentlichung von Android L dieses ausliefern werden. Ich tue das jetzt mal autokorrigieren, ja, dieses ausliefern werden. Und 4.4.4 soll noch im Juli ausgeliefert werden, ja? Ja, genau. Autokorrektur aus. Gut, ja, das glaube ich bei 4.4.4 auf jeden Fall, ja. Mit dem Android L, da werden wir mal abwarten müssen. Zwei Sachen. Entweder, also erstens wird Google zulassen, dass HTC Sense auf Android L klatscht, einfach so. Und wenn nicht, verzichtet dann HTC vielleicht doch auf Android L. Zweite Sache, was haben die Leute eigentlich noch von Android L, wenn HTC sein Sense drauf macht? Android L ist nur Design. Android L hat nur Vorteile mit dem Design. Ja. Und das Design ist ja bei Sense komplett anders. Von daher hat man so gut wie überhaupt keinen Nutzen, Android L auf HTC. Vielleicht eben dann die Anbindung an Android TV, ja, und so, dass da dann vielleicht eben, dass das wichtig ist, dass das Android L drauf hat, aber aussehen tut es dann eben ja, nicht wie Android L, und da das eben hauptsächlich um das Design geht bei Android L. Ja, es wird wahrscheinlich das unnützeste Update sein, das es bei HTC jemals gegeben hat. Sofern die das so lassen, ja. Es sind noch viele Fragen, die zu klären sind. Und ich glaube, auch die Firmen haben selbst die Antworten noch nicht drauf. Ich glaube, auch Google hat noch nicht alle Fragen von den Firmen beantwortet. Denn genau das ist ja auch eine Frage. Lässt Google das zu, dass Android L komplett verändert wird, obwohl sie gerade eben gesagt haben, bei vielen Produkten, dass Android L nicht verändert werden kann, darf, ja, soll? Und wie verhalten sie sich da dagegen? Das sind brennende Fragen. Und natürlich hier vom Florian noch der Link, dass eben Android L Update kommt für alle Nexus-Geräte. Android User hat es geschrieben. Wie gesagt, basierend darauf, dass eben der AOSP Quellcode zur Verfügung steht. Auch Android User hat dann hier noch ein Update veröffentlicht und eben auch gesagt, dass der Quellcode eben nicht komplett ist. Ja? Das sage ich jetzt wieder, ist deswegen auch nicht voll lauffähig. Und da muss man jetzt auch erstmal abwarten, bis auch eine lauffähige Version für das Nexus 4 da ist. Bisher immer noch Nexus 7 und Nexus 5. Ja, die einzigen Geräte, wo man sich die Developer Preview herunterladen kann. Alles andere muss man warten. Wäre eine gute Nachricht für alle Nexus 4 User, hat der Florian geschrieben. Kann ich nur zustimmen. Ja. Definitiv. So, ja. Dann Android Auto wird nur per Nachrüsten zum Erfolg. Das, was ich auch letzte Sendung im 207 gesagt habe. Ja. Matt Spike hat hier geschrieben: Die vom Hersteller verbauten Systeme lassen sich meist nur schwer erweitern und sind meiner Meinung nach überteuert. Einfach eine Anbindung eines Smartphones oder Tablet und fertig. So ist man auch nach Jahren noch auf dem neuesten Stand und muss nicht mit veralteten Systemen im Auto ärgern. Ja. Hat ihr noch einen Link dazu gesetzt? Riesiger Link. Und ich kann nur sagen, ja, richtig. So, genau so ist es. Genau das habe ich auch gemeint damit. Denn es gibt so viele Probleme bei den Autoherstellern momentan, die ich hier sehe, auf dieses System hinzukommen. Ja, denn erstmal, man kauft sich kein neues Auto für Android zu benutzen. Ja. Zweitens, die Hersteller werden kaum Nachrüstsets anbieten für ihr altes System, das sie integriert haben. Das ist eigentlich fast aussichtslos. Vielleicht waren es einige wenige gegen einen horrenden Aufpreis. Fakt 3 ist, man braucht dieses System. Somit wird und das habe ich auch so gesagt, und da stehe ich dazu, Android Auto wird nur dann, auch nur annähernd ein Erfolg, wenn jeder Android-Benutzer sein Gerät im Auto integrieren kann und daraus Android Auto machen kann. Ja. Wenn es eine Voraussetzung ist, dass man einen Screen braucht, auf dem man einen Videostream schickt, mit einer Android-zertifizierten Schnittstelle, ja, und den Sonderhardware für das Auto, dann wird es in den nächsten 10 Jahren überhaupt keine Rolle spielen. Guckt mal, wie viel Rolle es spielt bei BMW die iPhone-Integrierung. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, zwar am Anfang wurde es auch überall in der Presse genannt. Ja. Heutzutage interessiert es niemand mehr. Gut, ich meine, wenn iPhone-User sich ein BMW kauft, den wird es natürlich interessieren, ganz klar. Ja, der freut sich dann, dass alles so super gut nahtlos integriert ist. Aber im Prinzip spielt es trotzdem keine große Rolle. Ja. Und deswegen ist das eben keine Sache, wo man, wo sich auch nur ein annähernd irgendwie eine Rolle spielen wird, wenn das nicht am Smartphone beziehungsweise Tablet-Display sich hier machen lässt und mit einer Halterung ins Auto integriert wird. Boom, so ist das. Ja, ich habe gesprochen. Ja, Florian hat auch geschrieben, also ich würde mich bei 2 ansonsten vergleichbaren Autos eindeutig für das mit Android-Anbindung entscheiden, sofern sie keinen allzu lächerlichen Aufpreis kostet. Danach der zweite Post. Allerdings befürchte ich, dass für die Integration eines XXXL Premium Multimedia Systempaket zum Apothekerpreis geordert werden muss. Da klebe ich mir lieber ein Nexus 7 LTE an die Mittelkonsole. Treffer. Genau. Ja. So sieht's aus. Und ich meine, ihr müsst mal vorstellen, was zum Beispiel es gibt bei Toyota, und die sind eigentlich noch relativ human, kann man sich ein Update für seine Navi-Software machen lassen. Ja, die muss ja von Zeit zu Zeit mal aktualisiert werden, weil es ist ja nicht so wie bei Google Plus, ne, dass immer bei Google Maps, dass immer alles aktuell ist, sondern das sind teilweise Daten, die sind schon ein Jahr alt, bevor man sie kriegt, also wenn man sie kriegt. Ja? Das heißt, neue Straßen, Straßenänderungen, alles nicht drin. Also das braucht man schon ab und zu mal ein Update. Ja, bis zu 500 Euro kostet es. Das Update, das Software-Update, ja, das darf nicht wahr, ein Software-Update, das darf nicht wahr sein. Ich könnte euch mal vorstellen, wenn er dorthin gehen würde und könnte sagen, okay, hier, das alte Navigationssystem, das alte Multimedia-System, wo ich drin habe, das möchte ich gerne jetzt ersetzt haben, für eines oder von einem, das auch Android autotauglich ist. Also, ja, dann könnt ihr gleich mal so einen kleinen Wagen mit dann so mit einberechnen, ja? So, ja. Also das ist ja nicht normal sowas, ja? Was die für Preise verlangen. Und natürlich, was das Auto kostet. Die anderen Anbieter, wenn das Auto zum Beispiel eben dann zu wenig kostet und wenn eben die gar keine solche Systeme überhaupt anbieten, ja? Probieren wir sowas für einen Fiat Panda zu kriegen. Das wird nicht gehen. Und da haben wir eben das Problem. Und wenn man eben die Geräte selbst hier nutzen kann, und ich hoffe inständig, dass Android Auto auch auf dem normalen Schirm zu nutzen ist, ich kann es immer nur sagen, dass es auf einem normalen Gerät zu nutzen ist, man keine Anbindung braucht dafür, um das zu nutzen, die ganzen Funktionen zu einem Display im Auto, dann können es nur wenige Leute überhaupt nutzen. Übrigens, weil ich eben gerade Toyota angesprochen habe, ich sag's nochmal, Toyota steht nicht auf der Liste der Hersteller, die das unterstützt. Das heißt, selbst wenn ihr einen funkelnagelneuen Toyota kauft, ja, oder einen Lexus, steht auch nicht auf der Liste, für zigtausende von Euro, ja, was weiß ich, Lexus 45.000 Euro Auto, ja, kein Android-Auto in Sicht, nicht drin. So sieht's aus. Also, sehr, sehr unbefriedigend. Ich bin fast schon ein bisschen erbost deswegen, dass man hier die Autosysteme der Hersteller hier in den Mittelpunkt gestellt hat. Meiner Meinung nach hat sich da Google sogar ein Eigentor geschossen, das so zu tun, so zu vermarkten. Wir hätten können ein eigenes Navigationssystem auf den Markt bringen, ja. Ich hab's letzte Folge schon gesagt, vielleicht müsste ich mit einem Hardwarehersteller zusammensetzen, eine vernünftige Klassehalterung bauen und die für so gut wie alle PKW-Typen zu adaptieren oder zumindest universell zu gestalten. Und das hätte meiner Meinung nach, also zumindest bei mir, ein sofortiger Reflex ausgelöst, das Gerät brauche ich. Ja. Dieses Auto-Tablet brauche ich. Obwohl ich mir gerade eben eins geholt habe. Ich würde mir sogar zusätzlich noch mal eins holen, allein fürs Auto. Ja. Aber ich werde mir kein neues Auto holen. Ich bin mit meinem Auto sehr zufrieden, auch Toyota, und ich bin super zufrieden. Ja. Und das wird die nächsten 10 Jahre mein Auto bleiben. Ja. Definitiv. Ja, hoffe ich jedenfalls. Gut. Also, Probleme. Android Auto. Was habe ich denn hier geschrieben? Was alles angeboten wird noch 2014? Moment. Was habe ich geschrieben? Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ah, da ist es. Ja, genau. Sehr gut. Der Andreas hat einen Link geschickt, und zwar: endlich ein Smartphone, das über ausreichend Arbeitsspeicher zu verfügen scheint. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Angabe wirklich stimmt. Das wäre mal ein fetter Speicher. Zwinker-Smiley. Ja. Und der Link geht zu Technisat, und so, man glaubt es kaum. Was gibt es denn da für ein schönes Smartphone? Mit einem überwältigenden Speicher, ja. Ich liebe Ironie. Ja, doch. Also Hightech ohne Ende. Da muss man schon sagen. Also ich weiß gar nicht, wie man das geschafft hat, ja, noch sowas anzubieten. Nun ja. Ja, ich bin sprachlos. Und sowas von sprachlos, Leute. Da steht nämlich interner Speicher, ja, 4 GB. Und dann kommt die Erleuchtung. Arbeitsspeicher, 512 GB. Mhm. Tja, und was sagt einem das? Schreibfehler, und die meinen 512 Megabyte. Oh, weia. Und das 2014. Wie traurig. Danke, Andreas, für den lustigen Link. Dann habe ich noch was zugeschickt bekommen. Nein, in der Community wurde es gepostet von Florian. Kleine App-Empfehlung von ihm. Music Match. Für alle, die schon lange Lyrics für ihre Musik gesucht haben. Die App benötigt keine eigene Musikbibliothek. Sie zeigt die Lyrics automatisch in einem Overlay an, völlig ohne Einrichtung. Ich benutze nur Google Music, funktioniert aber wahrscheinlich auch mit anderen Programmen. Die Lyrics werden meistens inklusive Vorschau synchron zum Lied angezeigt. Manchmal muss man auch selber scrollen. Hört sich ja sehr, sehr gut an. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber schöne App-Empfehlung. Danke an Florian. Musix Match. Gut, dann komme ich zur App der Woche. Und diesmal habe ich wieder ein kleines Spiel auserkoren. So klein ist es eigentlich gar nicht. Und zwar nennt sich das Enigmatis Hidden Object. Das Hidden Object hätten sich gerne sparen. Der wahre Untertitel ist nämlich viel schöner. Enigmatis The Ghosts of Maple Creek. Und das sagt nämlich viel, viel mehr aus als Hidden Object. Ja. Das ist nämlich noch viel, viel mehr als nur ein Suchspiel. In einer mysteriösen Atmosphäre, ja, verschwindet ein Teenager, und eine Privatdetektivin ist auf dem Weg, um diese zu finden und zu retten. Dabei kommt sie selbst in Gefahr und erwacht nach einem Autounfall, Zwischenfall, ja, irgendwo in dem Ort ohne weitere Erinnerung, und muss sich jetzt durchkämpfen, um überhaupt irgendwelche Spuren noch zu finden, was sie hier überhaupt gemacht hat und hinter wem sie her war und warum. Und so dann eben die einzelnen kleinen Fetzen zusammenzustellen. Und genau das ist das, was man eben auch tun muss in dem Spiel. Eben nicht nur Hidden Objects suchen, sondern Hinweise sammeln, verlorene Dokumente beispielsweise, ja, Codes, die man findet unterwegs, und alles zusammentragen in einem in einem so Beweisscreen sozusagen, ja. In dem alles dann angeordnet wird, muss man selbst machen, ja, selbst anordnen muss, um dann eben hier so ein Diagramm zu bekommen, um letztendlich dann den Mörder zu finden, ja. Und das ist dann doch gepaart mit sehr interessanten, gruseligen, verzwickten Situationen, die sich oftmals erstaunlicherweise oder in erstaunliche Situationen dann hineinsteigern. Mir fehlt so, das letzte Ende fehlt mir noch, ja, aber ich bin wohl bald durch. Und ich muss sagen, das Spiel überzeugt definitiv technisch, ja, grafisch könnte es vielleicht ein Tick besser sein, wenn man so bei diesen Bildern, bei diesen Suchbildern beispielsweise reinscrollt, also reinzoomt, dann muss man sagen, ist die Grafik manchmal könnte ein bisschen höher auflösender sein, aber trotzdem sehr schön gemacht. Es kommt sofort eine gute Stimmung auf. Ich empfehle definitiv dann Kopfhörer zu benutzen, ja, so dass man auch die Hintergrundgeräusche hört. Der Musikloop ist zwar manchmal ein bisschen nervig, aber dennoch passt er so gut zu dem ganzen Spiel, dass ich den immer noch nicht abgeschaltet habe, ja, obwohl ich den schon stundenlang gehört habe. Also die ganze Szenerie ist in sich stimmig, ja. Die Synchronstimmen passen, also die sind in Englisch, ja. Das Spiel selbst ist auch in Deutsch zur Verfügung, steht auch in Deutsch zur Verfügung. Es ist stimmt alles bis jetzt und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und wie gesagt, mit den Hidden Objects ist nicht getan. Man muss kombinieren, man muss andere Rätsel lösen, man muss in der Szenerie beispielsweise Aufgaben machen, die eben dann wieder zu neuen Themensträngen, möchte ich mal sagen, führen, also zu neuen Möglichkeiten. Das Einzige, was man vielleicht negativ anlasten kann, aber das ist nur meine persönliche Meinung, weil ich eben das nicht mag, wenn man immer so arg herumlaufen muss. Man muss teilweise gegen Ende schon ziemliche Wege zurücklegen in dem Spiel. Das heißt, doch zigmal drücken in die entsprechende Richtung auf dem Bildschirm, damit man dann irgendwo hinkommt. Dort muss man dann nur eine kleine Aufgabe machen. Da muss man wieder zurücklaufen, ja. Und das kommt dann, also das ist dann unnötig, sage ich mal, viel Warterei, Tipperei, was man eben am Bildschirm machen muss. Da hätte ich mir gewünscht, dass es eine Möglichkeit gibt, direkt in die entsprechenden Szenerien zu springen und nicht einfach immer nur hin und her zu laufen, weil das kann wirklich nerven manchmal. Wenn man dann eine Lösung hat, ja, genau da muss ich hin, ich weiß genau, wo es ist, und dann dauert das 5 Minuten, bis man endlich wieder an dem Platz ist, und dann dauert es wieder 5 Minuten, bis man wieder dorthin gelaufen ist, weil man das genau dort braucht, ja, das Teil, was man sich geholt hat. Und das ist einfach zu heftig, ja. Aber das ist eigentlich auch die einzige Kritik, was ich jetzt so finden kann, und deswegen war es definitiv bei mir die App der Woche, und das macht aber süchtig vorsichtig, ne? Definitiv. Gut, Leute, das war's dann wieder für heute vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, Themenvorschläge, nur her damit. Uncast oben bei Google Plus eingeben und die Uncast Community auswählen, und schon könnt ihr dort alles zum Besten geben. Freue ich mich immer drauf. Oder ihr schreibt mir das Ganze per Mail rio@thenetcasts.com, ryo@thenetcasts.com, den GBG-Key und die ganzen Links und weiterführende Informationen findet ihr auf uncast.thenetcasts.com, und auch da bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com. Jetzt landet ihr woanders. Und das wollen wir natürlich, oder? Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächstes Mal. Bis nächste Woche. Ja, genau. Tschüss.